Es folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Questcast. Mein Name ist Katharina. Ich werde auch als Spielerin in der The Sinking City-Runde zu hören sein. Und Henrik war so nett, mir hier die Möglichkeit zu geben, mein eigenes Podcast-Projekt vorzustellen. Da sage ich natürlich nicht nein und möchte euch nun verraten, was wir bei True Crime Austria so machen. Wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns mit dem True Crime-Genre. Jeden Monat wird ein echter österreichischer Kriminalfall aufbereitet, abwechselnd mit Täter und Täterin im Fokus und basierend auf unserer journalistischen fundierten Recherche. Wir stürzen uns unter anderem in Akten und alte Zeitungsberichte und wollen in jeder Folge Details finden, die so noch nicht zusammengebracht wurden. Als Geschichtsfans sind uns auch die gesellschaftlichen und historischen Zusammenhänge wichtig. Denn hinter Kriminalfällen verbirgt sich mehr als Mord und Totschlag. True Crime Austria findet ihr auf allen gängigen Audio- und Social-Media-Plattformen und auf unserer Website truecrimeaustria.at. Diese Werbung erfolgte ohne Gegenleistung. Questcast. Goldene Zeiten. Euer Job ist genauso simpel, wie er klingt. Ihr geht rein, sprengt den verdammten Tresor auf, rafft so viel von dem Zaster zusammen und könnt verschwinden. Auf demselben Weg einfach wieder, von dem ihr gekommen seid. Und dann nimmt Mary sich erstmal einen Stock, setzt sich auf den Boden, egal ob der ein bisschen dreckig ist, und zeichnet einfach mal den Umriss, die L-Form von dem Gebäude auf und sagt, okay, so. Jetzt brauche ich einmal von allen, was sie gesehen haben. Wo sind Fenster, wo stehen Kisten, wo sind Bänder, wie kommen wir da überhaupt rein? Da bin ich zumindest der Ansicht, müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, weil sie haben keine Vorstellung davon, wie hart es im Finanzbusiness zugeht und was sich da für Gestalten tummeln. Also wenn die Werte und die Bücher und das Einkommen schon so aussieht, dann möchte ich mir nicht vorstellen, was wir gegebenenfalls über unseren Köpfen ganz konkret finden. Wie gut, dass unsere Handlungen gerade so legal sind. Und sie interessiert der Papierkram. Ich besitze auch einen Revolver, allerdings gebietet es mein Kodex, dass ich niemanden schwerst verletze. Bis auf ein paar Beulen und mal ein paar blaue Flecken. Aber Schuss- und Stichverletzungen gehören da definitiv nicht zu meinem Repertoire. Dann ist es ja sehr praktisch, dass Sie einen Revolver dabei haben. Ihr Mechanikerkodex? Klaus, sagen Sie mal, wenn Sie hier alles bewachen und verteidigen mit Ihrer ganzen Manneskraft, was machen Sie denn dann nachts? Sind Sie etwa auch nachts hier? Ja, was soll ich denn auch? Ich habe zu Hause niemanden, der auf mich wartet. Also, was bin ich hier Tag und Nacht? Ich möchte Infos. Ich will wissen, worüber Sie geredet haben. Es war jedenfalls abstoßend und beeindruckend zugleich. Also, ich finde, der Gestank ist irgendwie stärker geworden. Sie sind auch tatsächlich zart beseitet, oder? Was? Ach, Amygdala, schnell! Ich schaue aus dem Büro. Was wollen Sie denn? Haben Sie irgendwelche Sportsocken gefunden oder wollen Sie mir etwas Besonderes präsentieren? Ich würde gerne diese Büros durchforschen, weil wir jetzt schon die halbe Nacht daran verloren haben, dass wir Bilder angeschaut und Sporträume durchsucht haben. Sie beide verdammt doch mal leiser sein. Da sind Fische. Fische, die nicht von Menschen gegessen wurden. Schönen guten Tag. Hallo. Das ist mal wieder Questcast. Hallo. Hier sitzt er wieder, der Henrik, an seinem virtuellen Tisch. Mit der Cool City Musik. Ich weiß nicht, ob die City so cool ist, aber es ist zumindest heute passend zum heutigen Thema, was wir haben. Denn heute spielen wir mal wieder Cthulhu, aber in einem etwas anderen Setting und auch diesmal mit anderen Leuten, weil wir haben heute was Besonderes im Petto. Normalerweise spielen wir Cthulhu mit Romy, Demaya und Esa und neuerdings auch mit Fuchskind, also mit Daniela. Aber heute haben wir mal eine Newcomer-Runde und spielen The Thinking City, oder das Regelbuch dazu, was angelehnt ist an den Cthulhu-Mythos, oder mit im Cthulhu-Mythos ist, aber so ein bisschen abgespeckte Version. Und dazu habe ich mir dann mal vier Newcomer, Newcomerinnen eingeladen, die hier kurz, oder die sich auch natürlich selber vorstellen können. Ich muss ja nicht alles, Und ich fange einfach mal in der Runde an. Ihr könnt ja kurz mal sagen, wer ihr seid. Oder wir machen also, hallo Alina, hallo Joana, hallo Kat und hallo Marcel. Hallo. Hallo. Hi. Ja, hallo. Ja, euch vier habe ich heute und wahrscheinlich auch für ein paar weitere Abende eingeladen, dass wir zusammen mal ein bisschen Cthulhu oder, wie gesagt, The Thinking City spielen. Und ihr stellt euch doch mal ganz kurz, also Kat hat man schon mal gehört. Kat ist schon mal, ist quasi nur eine halbe Newcomerin. Ich war schon mal da, ja. Aber erzählt doch alle schon noch mal einen Schwenk aus eurer Jugend. So, wer seid ihr? Was macht ihr? Was ist euer Herzensprojekt? Wie heißt eure Katze? Dies, das. Erzähl doch mal. Fang doch mal, da fange ich jetzt auch einmal, Kat, erzähl mal, was ist denn so Schönes in der Zwischenzeit passiert? Was machst du so, was tust du so? Für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer bist du so? Ja, ich bin im echten Leben, sage ich mal, Gesundheitsredakteurin hauptberuflich und habe nebenberuflich ein paar Projekte, an denen ich arbeite. Da ist das größte True Crime Austria, mein Podcast, wie der Name schon sagt, zu echten österreichischen Kriminalfällen. Das heißt, wenn euch sowas interessiert, hört doch gerne mal rein. Und vielleicht mache ich noch einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit, lieber Henrik, und zwar zu dem Regelwerk von The Thinking City. Da habe ich nämlich eine besondere Verbindung zu. Ich habe den Titel mal PR-mäßig betreut. Beziehungsweise war das mein letzter Titel, wenn man so möchte, bevor ich aus der Games PR ausgestiegen bin und mich wieder meinem Hauptjob eigentlich, dem Journalismus, zugewandt habe. Und ich lebe mittlerweile in Wien und habe da durch Zufall, ich glaube, es ist ja schon 2 Jahre her gewesen, dass das Spiel überhaupt dann released wurde, dieses kostenlose Exemplar von der Pen-and-Paper-Runde gefunden. Das ist ein Heft, das ist damals limitiert erschienen in einigen Läden und offenbar hat es da diese Jahre auf mich gewartet, damit ich das Henrik für den heutigen Abend zusenden kann. Und das hat mich natürlich mega gefreut, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist quasi mein Titel. Und deswegen möchte ich die Chance auch nochmal nutzen, den lieben Axel zu grüßen. Das war nämlich mein Kontakt damals bei Big Ben Interactive, für die ich eben die PR gemacht habe. Und der wird sich sicher freuen, dass wir das jetzt hier auch mal im Questcast spielen. Ja, deswegen war es mir auch, also mir war klar, nachdem du mir das netterweise zur Verfügung gestellt hast, da musst du auch dabei sein. Also was wäre das denn für ein Move gewesen, hätte ich gesagt, ja, dankeschön, tschüss. Nee, bye. Da musst du schon, das war mir schon wichtig, also dass du dann auch da mitspielen kannst. Und ich hatte das so ein bisschen durchgeguckt und habe dann festgestellt, das ist ja, wirklich so ein Begleitbuch, was teilweise Geschichten vor dem Spiel behandelt oder die Stadt dort. Und das ist halt abgespeckt. Also da ist nicht viel was mit diesen 20, 10er oder 1er Stellen, also Prozentwürfel, sondern ist wirklich viel weniger an Talenten, viel weniger Charaktergenerierung, was auch ganz gut ist, wenn man nur reinkommen möchte in das Thema. Und ja, das können wir hier in dem Moment auch ausnutzen. Und hätte gesagt, Joana, sag doch auch mal was zu dir, zu dem, was du machst und was dich so umtreibt. Hi. Hi, ja. Pen and Paper Neuling, zumindest was das selber Spielen angeht. Bin auch entsprechend gespannt bis nervös, was heute Abend alles so passieren wird. Ja, im echten Leben, im wahren Leben beschäftige ich mich mit der menschlichen Psyche. Als Psychologin bin ich da mit sehr vielen verschiedenen Menschen jeden Tag zusammen. Und ich schätze, dass heute Abend und die folgenden Abende auch sehr interessant sein wird mit verschiedenen Charakteren. Mal gucken, was sich da so alles ergibt. Ja, ansonsten ist mein Hobby so ein bisschen ja Videospiele, Bücher. Ich bin eine kleine Sammlerin, immer auf der Jagd nach der nächsten Collector's Edition oder dem nächsten Funko Pop im Internet unterwegs. Und ja, so im Großen und Ganzen bin ich gespannt, was heute noch so passiert. Und Joanna bekommt auch schon mal Bonuspunkte, denn sie hat für uns alle auch nochmal einen Übersichtsbogen. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Dass Spielerin oder Spieler einfach mal von sich aus gesagt hat, ich mache euch mal einen Übersichtsbogen. Da habt ihr alles auf einer Seite, ja gut, einer ein Viertel Seite, habt ihr alles drauf, so, bitteschön. Also, das ist was Erzählerinnen, Erzähler sehen möchten. Das ist super, diese Eigeninitiative. Ah. Ja, da wollte ich mir gleich mein Fleißsternchen verdienen. Das ist das Äquivalent zu, hier, hallo, ich habe da runde Kekse gebacken. Ja gut, wir können uns natürlich nicht lokal treffen. Das ist halt zu leider Corona-Zeit. Aber, ja, ist auf jeden Fall sehr nett. Also das habe ich mir auch schon aufgemacht, damit wir das immer haben. Und ich muss auch nochmal erwähnen, wir haben uns, gut, ich bin der Stinkstiefel der Gruppe, beziehungsweise ich habe es nicht mehr hingekriegt, vergessen. Oder ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen soll. Alle haben sich, das könnt ihr, lieben Zuhörer und Zuhörer, leider gar nicht sehen, aber alle haben sich so ein bisschen in Schale geworfen. Zu dem Charakter, wie sie denn eigentlich so auch sich spielen. Das könnt ihr nicht sehen. Vielleicht kann ich ja nochmal auf dem Blog nochmal ein Bild oder sowas machen. Wir gucken mal, aber so wie später die Charaktere vorgestellt werden, genauso sitzen sie gerade eben mit mir zusammen am virtuellen Tisch. Ich habe einfach nur ein T-Shirt an. Naja. Gut, dann haben wir noch den Marcel in der Runde. Hallo Marcel. Hallo Henrik. Ja, erzähl mal, was umtreibt dich so? Pen and Paper Vergangenheit, was hast du so gemacht? Was machst du so? Machst du irgendwas im Internet? Bist du leidenschaftlicher Furby-Züchter? Was machst du so? Ich glaube, ich bin zum einen, glaube ich, die Hauptzielgruppe für diese Runde, denn bislang habe ich leider nicht so wirklich viel Erfahrung, was Pen and Paper anbelangt. Rollenspiele in Form von Videogames oder ja gut, Videogames im Grunde eigentlich ausschließlich schon, aber in Paper war immer so ein Thema, was ich super spannend fand und finde und selber aber nie die Möglichkeit hatte, weswegen ich mich super gefreut habe, dass mit den einleitenden Worten, hey, habt ihr Lust auf ein Gruselabenteuer? Natürlich sofort mich gefreut habe und dabei sein wollte. Im echten Leben sozusagen erlebe ich auch ein paar gruselige Sachen. Also ich bin Softwareentwickler. Ist aber nicht nur gruselig, ist auch cool. Ja, wir haben angefangen, ich hatte dann einfach mal wild geschossen. Ich dachte mir, ich frage aber mal, ich folge ja manchen, also doch eigentlich allen von euch folge ich schon eine ganze Weile und dann dachte ich mir, naja, eigentlich frage ich einfach mal. Ich meine, kann ja sein, dass da versteckt irgendwie der Wunsch ist, niemand lädt mich zu Pen & Paper ein und das möchte ich so lange spielen. Und anscheinend habe ich dann öfters mal getroffen. also Marcel, du hast vorher nicht irgendwie Gelegenheiten groß. Du hast irgendwie vorher schon mal gesagt, du wolltest immer gerne mal, aber es kam irgendwie nicht dazu. Ja, ich wollte gerne und auch einige meiner Arbeitskollegen, vielleicht hören sie auch gerade zu, also nicht jetzt aktuell, sondern im Nachgang. Hallo, genau, da planen wir, glaube ich, schon seit, weiß nicht, 2-3 Jahren oder so mal irgendwie eine Session. Vielleicht ist das jetzt auch so nochmal eine coole Aktion, um da nochmal so richtig reinzukommen und dann vielleicht nochmal die Kollegen noch eher zu überzeugen, dass es mal Zeit wird, endlich an den Tisch zu kommen. Und es ist auch ja virtuell. Ja, genau. Ja, es ist ja auch kein teures Hobby. Es kostet natürlich Zeit, klar, aber man muss ja, wie bei jedem Hobby, man kann natürlich 6 Millionen ausgeben für Würfel, aber muss man nicht. Man kann auch einfach Stift und Zettel und lädt sich aus dem Internet irgendwie einen Kurzeinsteiger ein und dann kann man da auch schon mehrere Abende mit verbringen. Das geht ja auch. Gut, dann haben wir noch die letzte im Bunde, Alina. Hallo, Alina. Hallo. Hi. Ja, wie du gerade schon sagtest, ich bin die Alina. Online findet man mich eher unter Arena oder Arena Düsterkitsch. Wie der Name vielleicht auch ein bisschen vorgibt mit dem Düster. Gruselkram mag ich gerne, deswegen war ich dann auch sofort dabei, als dann die Anfrage auch bei mir kam, hey, hast du Lust auf ein Gruselabenteuer? Ja, aber sowas von. Erfahrung mit Pen & Paper habe ich ebenfalls absolut gar keine. Bin auch gerade ziemlich nervös, deswegen freue mich aber sehr auf die Runde. Und glaube, das wird ganz cool. Tagsüber findet man mich aktuell im Homeoffice. Ich bin Mediengestalterin, mache Verpackungsgestaltung und andere super spannende Sachen wie Plakate und Co. Und tagsüber findet man mich eher zusammengekauert, irgendwo auf der Couch, schlecht beleuchtet beim Zeichnen. Das ist eigentlich so meine Hauptbeschäftigung. Und wenn ich nicht gerade zeichne, dann zocke ich oder lese was. Aber Questcast Plakate hinhängen. Bitte? Was? Ich sagte Questcast Plakate für Außenwerbung incoming. ich habe kein Geld. Nee, es ist ja tatsächlich wirklich so. Also das Ding ist immer noch, ich mache das schon ein paar Jahre und wir machen das immer so, dass ich nicht irgendwie, viele machen, also ist ja auch okay, wenn Leute das, sag ich mal, für Geld machen und wenn der kommerzielle Gedanke dahinter steht, das ist auch vollkommen legit und so. Hier ist es aber tatsächlich so, alles, was irgendwie passiert an Werbung oder so, kommt entweder aus dem von den Leuten direkt, die halt mitgespielt haben, oder von Leuten, die das cool fanden. Oder was ich halt aus eigener Tasche bezahle. Deswegen, also große Plakataktion. Ich fand das jetzt gar nicht uninteressant. Plakate-Design und Verpackungsdesign. Ich meine, das ist doch wichtig. Also, es ist auch ganz cool, vor allem wenn man seinen eigenen Kram, den man designt hat, später irgendwie im Laden sieht. Also unsere Firma arbeitet total viel für eine Drogeriekette und jedes Mal, wenn ich dann in dieser besagten Drogerie bin, sehe ich den Kram im Regal stehen und einerseits denke ich mir, wow, ist das cool, das hast du gemacht, bis mir einfällt, für dieses Ding habe ich total viele Überstunden gemacht, nur damit es nachher weggeworfen wird. Das ist halt immer so ein bisschen. Aber deswegen wurde es wahrscheinlich auch erst gekauft. Ja, ich meine, es sind Umverpackungen. Ich mache hauptsächlich wirklich nur Packaging. Also ich weiß das ja, es wird halt weggeworfen. Aber es macht Spaß. Ja, ich finde auch gerade so Verpackungen, die man irgendwie, die so cool designt sind, dass man daraus dann irgendwie nochmal... Ich war geflasht von einer total Billo-Sache. Corona-Schnelltests. So, die machst du auf und holst den ganzen Kram raus und so. Und bei manchen ist es so, dass die was eingestanzt haben, dass du dieses Testpröbchen, also wo du diesen Nasenstab in die Flüssigkeit tunken musst. Und dann, diese Flüssigkeit braucht er ja im Moment. Und die hat man so in die Packung gesteckt. Und dann dachte ich mir, boah, krasse Idee. Was eigentlich total doof ist, aber immer wenn die Verpackung halt noch genutzt wird, finde ich das irgendwie total clever. Oder gefaltet wird. In Nintendo Labo muss ich mich auch immer erinnern. Ich finde das immer cool, wenn das noch weiterverwendet wird. Oh. Und aus der Games PR kann ich berichten, dass da auch sehr viele Gedankenstunden von uns in coole Verpackungen geflossen sind. Also Presskits und so, die brauchen natürlich auch viel Liebe. Einfach. Ja. Also ich finde das alles interessant, was ihr macht. Meinen Segen habt ihr. Auch mein Interesse. Also so ist es nicht. Ja. Also bei mir ist eigentlich nichts passiert. Ich mache immer noch dasselbe. Es ist immer noch dasselbe, bis auf dass ich jetzt, nee, weiß ich nicht. Eigentlich ist alles gleich. Wahrscheinlich, wenn ihr diese Folge hört und davor vielleicht die Fortsetzung von Niemand lebt in Helgoland, also Urlaub, gehört habt, wahrscheinlich ist gar nicht so viel passiert. Wahrscheinlich nicht. Weiterführend, ich würde dann für die das okay ist, würde ich den Twitter-Handle dann auch nochmal reinpacken in die Beschreibung. Die sagen, das ist in Ordnung. Ansonsten, gehen wir gleich nochmal so ein bisschen auf das Regelwerk ein. Ist nämlich gar nicht so viel. Und zu eurem Nachteil, man kann es halt nicht kaufen. Also man kann es, vielleicht gibt es bei eBay einen Shady-Mann, dem man das entkaufen kann. Aber ja, weil Cat da so gut reagiert hat, habe ich hier ein Regelwerk. Gut, stimmt gar nicht. Es gibt ein PDF dazu im Internet. Habe ich gelogen. Das findet man trotzdem noch. Also es ist, ich laber heute, das ist ja fürchterlich. Also, ja, aber in echt, weißt du, so in echt, echt. Ja, so zum Anfassen und so. Und dann steht da noch kostenlos Freiexemplar und große Namen. Und also ich wüsste tatsächlich nicht, wann zu einem Pen and Paper, zu einem Spiel extra dafür ein komplettes Mini-Regelwerk plus drei, da sind ja drei Abenteuer drin, wann das entstanden ist. Wüsste ich nicht. Einzelne Abenteuer, klar, wahrscheinlich. Vampire wird es wahrscheinlich da was geben, Dungeons and Dragons, keine Frage, aber so ein komplettes Mini-Regelwerk so extra für das Spiel als Vorgeschichte, not bad. Echtes Relikt, passend zum Mythos. Ach ja, oh stimmt, das ist ja auch das Ding. Cat kennt vielleicht so ein bisschen was vom Mythos inzwischen, oder? Ja, oder? Ich habe gehört, die Joanna ist es ja auch, begeisterte Willen des Wahnsinns-Spielerin. Also generell, ich kenne den Lovecraft-Mythos auch oder seine Welt und viele Geschichten. Da vielleicht, falls ihr gerne Hörspiele hört, kann ich euch sehr empfehlen, das Gruselkabinett. Die vertonen eben mit Sprechern und Sprecherinnen ganz viele verschiedene Geschichten, ganz viele Gruselgeschichten. Und da spielt Lovecraft eben auch ab und zu mal eine Rolle, wer sich da mal reinhören mag. Aber grundsätzlich ist mir das Universum auf jeden Fall bekannt, ja. Und das ist auch, ist beides Fluch wie Segen. Wenn man gar nichts davon weiß, ist das schön, weil dann kann man sich in den Charakter reinversetzen, der halt nichts weiß. Und wenn man schon ein bisschen was weiß, dann weiß man eigentlich nie so genau, trotzdem, womit hat man es jetzt zu tun? Weil das ja so lose nur zusammenhängt und alles. Man weiß ja nicht, ist das jetzt so, ist da jetzt was Gruseliges, ist das, hat er jetzt komisch geguckt, ist es der? Geht es um diese Geschichte? Mal gucken. Aber ist auf jeden Fall kein Hindernis. Das mag ich so dolle dran. Das mag so dolle dran, dass du nicht vorher einen riesigen Wälzer gelesen hast. Nee, du bist einfach ein Typ oder eine Frau oder in der Welt und weiß nicht. Frisierst du die Haare und plötzlich sind überall Tentakel. Keine Ahnung. Was halt so. Das ist witzigerweise. Sorry. Nee, mach du ruhig. Das ist witzigerweise auch das Einzige, was ich so richtig zuordnen kann. Also ich habe ein gewisses Bild von Cthulhu, weil aufgrund der Popularität man halt unweigerlich irgendwann mal drauf stößt. Aber tatsächlich weiß ich verhältnismäßig wenig. Und ich glaube, es, wie du schon sagst, ist eigentlich ziemlich vorteilhaft, da einfach mal so reingeschmissen zu werden und das mal zu entdecken. Deswegen ist es auch wieder eine schöne Sache, deine neuen Materie einzusteigen. Das ist super. Und also die Regeln. Ich weiß wirklich absolut überhaupt gar nichts über das Universum, was mich jetzt erwartet. Deswegen wird ein Wild Ride, keine Ahnung. Und die Regeln werden uns nicht überwinden. Entschuldigung, ich frage ständig, sorry. Alles gut. Sorry. Ich glaube, was man sich einfach im Hinterkopf haben sollte, es kann immer irgendwo ein Ritual gestartet werden. Das ist schön. Den muss ich mir merken. ja, und es ist halt wirklich nicht viele Regeln heißt, ziemlich viel Spielfluss. Man muss da nicht so irgendwie eine Tabelle wird irgendwas raussuchen und rauswürfeln. Man guckt einfach die drei Seiten an, steht es da drin? Nee, ansonsten erfinden wir es. Fertig. Ja, dann lasst uns doch mal ganz kurz vorher, da wir ja von einem anderen Regelwerk sprechen, kurz drüber sprechen, wie das Ganze eigentlich aufgebaut ist. Also klar, Pen and Paper grundsätzlich, wie das Ganze abläuft und so. Ne? Wir sitzen, ich erzähle, die anderen spielen ihre Charaktere aus. Und vom Regelbogen, also von den Regeln ist es sehr schlank. Charakterbögen ebenfalls. Man hat da nicht wie beim eigentlichen Cthulhu super viele unterschiedliche Talente von 0 bis 100%, sondern man hat einfach nur drei Körpertalente, ich sag mal Körper ist Muskelkraft, Wendigkeit, Konstitution von 1 bis 6 und Geist hat noch die Unterteilung Intuition, Intelligenz, Entschlossenheit auch von 1 bis 6 und je nachdem, wie hoch die Werte sind, leitet sich dann deine Lebenspunktzahl ab und deine geistige Stabilität. Ja, auch hier gibt es geistige Stabilität, wenn ich den ganzen Tag in Zombies bade, bin ich irgendwann einerseits wahrscheinlich auch sehr ungesund, aber auch andererseits ist das nicht so gut für meinen Geist. Und dann ist es ja so, es gibt schon im eigentlichen Sinne Fertigkeiten, so das Typische wie Athletik oder Recherche oder Verbergen, Fernkampf, Nahkampf und manchmal dann nochmal so besondere Sachen wie Kunst, wo ich mir auch dachte, das ist aber jetzt schon speziell, also einfach so Kunst dazwischen, aber vielleicht ist das auch auf die Abenteuer mehr abgeprüft. Und hinter diesen Fähigkeiten, die machen quasi das immer, wir machen mal ein Beispiel. Wir machen mal ein Beispiel einer Probe. Wir nehmen mal an, da liegt ein Typ und der Typ blutet wie ein Schwein. So, das sieht nicht gut um den aus. Und normalerweise, wenn man jetzt nicht irgendwie eine Fähigkeit Medizin hat, dann würde ich jetzt wahrscheinlich einen Probenwurf einfach sagen auf. Dann macht man. Warte. Hier mal rüber wechseln. Man würfelt mit 3 Würfeln. Ich sag vorher eine Schwierigkeit an, also einen normalen W6er. Und sag dann, der Blut ist schon ganz schlimm. Deswegen musst du mindestens auf eine 17 kommen. So. Dann würfeln halt alle ihre Würfel, ihre 3. Und gucken, ob sie auf die 17 kommen. Ich in meinem Beispiel habe nur eine 7. Also sieht es noch schlecht um den Typen aus. Da ich allerdings noch zusätzlich die Fertigkeit Medizin habe, es haben nicht alle dieselben Fertigkeiten, dürfte ich dann noch, je nachdem, was besser passt, in dem Kontext, meinen Wendigkeits-, meine Intuition- und den Intelligenzwert dazu zählen. Ich hätte jetzt beispielsweise gesagt, ich habe einen Intelligenzwert von 6. Ich bin super schlau wie Schlumpf. Und diese 6 würde ich dann dazu zählen zu dem, was ich gerade gewürfelt habe. 6 plus 7 sind halt leider immer noch 13. Das heißt, der gute Mann auf dem OP-Tisch würde es wohl heute nicht überleben. Und das ist eigentlich schon der ganze Zauber. Es gibt noch den Zusatz, wenn ihr mal zufälligerweise, wenn ihr einen Pasch würfelt, also wenn ihr den Schwierigkeitsgrad erreicht, von beispielsweise 17, und ihr habt, hier steht, den festgegebenen Schwierigkeitsgrad erreicht oder übersteigt und mindestens 2 Würfel das gleiche Ergebnis zeigen, also ein Zweierpasch. In diesem Fall erreicht der Charakter sein Ziel wie gewünscht, erhält jedoch weitere Vorteile. Das kann dann, weiß nicht, sein, mehr Lebenspunkte geheilt oder der Schlag auf den Kopf hat besonders gut geklappt oder die Tür zerberstet unter eurer Muskelkraft, die hier übrigens keiner in der Runde hat. Alle sind ganz schwächliche Heringshaken, die können alle umgeblasen werden vom nächsten Windstoß. Ja, und dann gibt es natürlich nochmal einen Kampf, da würde ich jetzt aber, wenn es mal zu einem kommt, und geistige Stabilität auch nochmal für euch, weil das auch da, wenn es dazu kommt, erkläre ich es nochmal, aber im Prinzip ist es so, ja, der Gradmesser, wie gut es euch gerade eben geht, da ist in dem eigentlichen Cthulhu-Regelwerk ziemlicher Aufbau, wie viel man verliert, wann, wie dich eine Probe davor beschützt, was passiert, wenn du ganz viel verloren hast, und dann kannst du auf einer Tabelle auswürfeln, oh, laufe ich jetzt weg oder versuche alle umzubringen. Hier ist es auch ein bisschen einfacher, also immer wenn euch irgendwas Übernatürliches begegnet, irgendwas oder etwas Schreckliches begegnet, dann gibt es eine Stabilitätsprobe, und es ist wie mit jeder Probe auch, ihr würfelt mit 3 Würfeln, und die Schwierigkeit wird quasi vom Grad, was ihr da seht, bestimmt. Also wenn ihr da eine Leiche seht, eine frische, müsst ihr vielleicht nur 8 schaffen. Wenn ihr 200 Leichen seht, müsst ihr dann ein bisschen mehr schaffen. So in der, oder wenn ihr plötzlich ein Schlümpelmonster seht, dann ist die Schwierigkeit gerade auch höher. Gut. Hab ich irgendwas vergessen? Ach so. Ja gut. Eine Sache gibt's noch. Wenn ihr die Hälfte eurer Stabilität verloren habt, dann kriegt ihr einen kurzfristigen Anfall einer geistigen Umnachtung. Vollständiger Stabilitätsverlust. Naja. Könnt ihr euch wahrscheinlich denken, was dann passiert. Okay, das ist zum grundsätzlichen regeltechnisch. Das ist es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Aber, ne, Newcomer-Runde, das kann mal sein, dass zwischendurch mal eine Frage ist. Das ist auch absolut okay. Es ist wirklich nicht regelheavy. Wenn mal was ist, einfach fragen. Absolut in Ordnung. Gibt es denn jetzt gerade eben noch eine Frage, die ihr jetzt kurz mal klären wollen würdet? Oder ist euch das erstmal... Ist das erstmal okay? Ich sehe Daumen, viele Daumen nach oben. Das ist gut. Gut, dann hätte ich gesagt, bevor wir in die Charakterintros steigen, ich hätte gerne auch nochmal von euch eine ganz kurze, kleine Charaktervorstellung, wen ihr da eigentlich spielt, so damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein grobes Bild davon machen können, wenn wir gleich in die Intros gehen, damit wir wissen, was für Typen sind das denn eigentlich? Oder was für Frauen sind das denn eigentlich, die da ihrer kriminellen Karriere nachgehen? Und wir fangen mal wieder einfach mal mit Cat an. Und erzähl doch mal, wen spielst du denn da? Mein Name ist Nancy Rutherford und ich bin eine Forscherin. Deswegen sitze ich hier auch in meinem tollen Arztkittel, den ihr leider alle gerade nicht sehen könnt. Aber ich möchte betonen, ich trage einen Arztkittel. Und ich bin sehr ehrgeizig und sehr fokussiert. Und das hat mich letztlich auch in den kriminellen Untergrund gebracht, weil mir geht Wissenschaft einfach über alles und dementsprechend habe ich offenbar ein paar Dinge getan, die nicht allgemeingültig als legal bezeichnet werden in meinen Forschungen. Und in der Unterwelt habe ich eigentlich eher das Problem, dass ich mich ein bisschen als die Überlegene sehe, also dass da ja auch ganz viele ganz seltsame Gestalten herumrennen und ich als brillante Forscherin da irgendwie in diesem kriminellen Sumpf stecke. Aber mein Problem ist ganz einfach, dass ich das Geld brauche, um weiter zu forschen und die Ausrüstung, die eben auch da vorhanden ist. Und ich bin, wie gesagt, recht intelligent und recht entschlossen, um meine Ziele durchzusetzen. Aber wie gerade schon angeteased wurde, bin ich jetzt keine Muskelfrau. Also meine Muskelkraft beträgt genau 1. Und ich habe mich letztes Mal beschrieben als Stein, als intelligenten Stein, denn auch meine Intuition und meine Wendigkeit sind nicht so vorhanden. Das heißt, ich bin eigentlich eher kühl, ich kann mit Menschen nicht so wirklich viel anfangen, aber Wissenschaft und zugehörige Daten, die sind mir dann doch sehr lieb. Ich hätte ja fast gesagt, ein One-Trick-Pony, so von den Werten. Sehr schlau. Na, ich bin auch schon entschlossen, also Two-Trick-Pony eigentlich. Das, dafür habe ich halt beim Rest nichts, aber ja. man muss nehmen, was man kriegt. Okay, dann sag doch mal, Alina, sag doch mal zu deinem Charakter gerade was. Mein Charakter ist die Mary Sullivan. Mary arbeitet in einer, als Wirtin in einer ziemlich heruntergekommenen Taverne und ist allgemein nicht so ganz in der besten Ecke aufgewachsen. Also eigentlich das Einzige, was Mary kennt, ist nicht so hübsche Hintergassen und alles eher ein bisschen dreckig und verarmt und heruntergekommen. Deswegen hat sie ihrer Mutter, als sie auf dem Sterbebett lag, denn ihre Mutter ist ziemlich früh verstorben, versprochen, dass sie sehr, sehr viel Geld sammeln wird, so viel wie sie kann und alles zu Geld macht, was sie zu Geld machen kann, damit sie möglichst schnell im Idealfall irgendwie aus diesen schlechten Verhältnissen rauskommt. Und das ist eigentlich so das Ziel, was Mary auf jeden Fall antreibt. Alles zu Geld machen, alles den Leuten einfach das Geld aus der Tasche ziehen. Das Gute ist, dadurch, dass sie als Wirtin in einer Bar arbeitet, ist es natürlich leicht, jeden Abend schön lächeln, Bier ausschenken, warten, bis die Leute ein bisschen zu viel Interesse hatten und den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Klappt natürlich bei den Herren besser als bei den Damen, aber bei den heruntergekommenen Schuppen, in denen Mary arbeitet, da sind meistens eher Zwielichtergestalten unterwegs, die man mit ein paar Bier dann ganz gut ausrauben kann. Diese kriminelle Energie ist eigentlich ihr nicht direkt in die Wiege gelegt worden. Eigentlich wollte ihre Mutter definitiv was Besseres für sie und naja, man findet sich halt mit allem ab, deswegen hat Mary irgendwann aufgegeben und okay, das ist dann jetzt halt, so soll es sein. Irgendwie muss man ja vorankommen. Vom Kleidungsstil, das hatte ich vorhin vergessen noch zu erwähnen. Wie können sich denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euch so vorstellen von dem Kleidung? Irgendwas Auffälliges oder irgendwas Spezielles an Kleidung oder eher schlicht und einfach? Ich bin eigentlich, also Mary ist sehr schlicht gekleidet, hat ein weißes Hemd an und eine schwarze Hose. Einfach praktische Sachen, die man halt gut tragen kann, wenn man den ganzen Tag bzw. den ganzen Abend sowieso nur hinter der Theke steht und Bier ausschenken muss. Wie war es nochmal bei unserer Frau Nancy Rutherford? Kittel, ja? Ja, die Frage ist ein bisschen, in welchem Szenario wir gleich landen. Das weiß ich ja selber noch nicht. Also falls es, ich sag mal, in Zivil ist, dann wird sie wahrscheinlich keinen Kittel tragen. Aber Nancy ist niemand, der jetzt wirklich viel Wert auf Äußerlichkeiten legt. Also die wird einfach etwas Schlichtes anhaben. Und wenn es dann Zeit dafür ist, den Kittel und ansonsten einfach ein schlichtes Outfit. Mhm. Okay. Joanna, deine Dame, wen haben wir denn da vor uns? Ja, ich spiele heute Dana Collins. Ich bin Buchhalterin in der örtlichen Reederei. Ich bin sehr geschickt im Umgang mit Zahlen und mit Büchern. Ich arbeite schnell, unauffällig, fehlerfrei und habe durch meinen Beruf viel Kontakt mit Menschen jedes Standes und kann die eigentlich auch relativ gut durchschauen. Mit den Jahren habe ich gemerkt, wie gut ich eigentlich wirklich bin. Und als mein Vorgesetzter mir aufgetragen hat, die Rechnung ein bisschen zu frisieren, zugunsten des Betriebes auszustellen, habe ich mir dann irgendwann gedacht, warum sollte nur der Betrieb etwas davon haben, wenn ich mir doch von dem Geld auch etwas in die eigene Tasche stecken kann. Und ja, das habe ich gemacht, jahrelang. Immer kleinere Beträge, manchmal auch größere. Ich wurde eigentlich nie erwischt. Das ist eigentlich schon fast lächerlich, dass man mich nicht erwischt hat, weil ich habe irgendwann mir gar nicht mehr so viel Mühe danach gegeben, das auch wirklich zu verstecken, aber sie haben mich einfach nicht erwischt. Und dann habe ich gemerkt, naja, so viel Geld, wie ich habe, so viel Macht, ich kann eigentlich alles haben. Ich kann mir eigentlich alles kaufen. Wenn ich will, kaufe ich mir einfach die ganze Stadt. Ja, und so ist es dann irgendwann dazu gekommen, dass ich angefangen habe, Leute für Sachen zu bezahlen, über die ich eigentlich gar nicht richtig nachdenken will. Aber sagen wir mal so, wenn jemand zu uns in die Firma kommt und frech ist oder aufdringlich, dann war es das letzte Mal da. Eieieiei. Ja, so, um das mal so zu greifen, eigentlich, du lebst nur noch für den Kick, für den Augenblick, richtig? Ja, gab's da nicht mal so einen Song? Keine Ahnung. Ja, ist so. Plötzlich mir so in den Kopf gekommen. Also so wirklich, also es ist wirklich, du brauchst, dein Charakter braucht wohl gar nicht mehr, hat es ja nicht mehr nötig irgendwie mit dem Geld, das ist wirklich so da, so eine, schon perfide. So kommt es mir vor. Das wird sich zeigen. Ich meine, aber gleichzeitig muss man auch sagen, ich habe nicht sonderlich viel Kraft. Wie soll ich es denn sonst regeln im Leben, wenn nicht damit? Muskelkraft 1, ich meine, was auch immer das bedeutet, aber ich lasse dann lieber andere die Drecksarbeit für mich machen. Mhm. Außerdem bin ich dafür viel zu elegant gekleidet, meiner Perlenkette und meinem roten Lippenstift. Außerdem rauche ich viel zu viel, da kann ich mich ja kaum noch um was anderes kümmern. Warte mal, ich muss meinen Lippenstift mal gerade nachziehen, einen Moment. Ah. Es ist schon, ja, ich das macht schon, also ich finde schon cool, weil ich, wie gesagt, ich sehe ja, wie sie alle kostümiert sind und das ist schon, das hilft schon der Übertragung dann in dem Moment. Ja, ja, doof nur, dass du mit Leuten natürlich abhängst, die alle auch Muskelkraft 1 haben, dann musst du irgendwie irgendwen anders ansprechen. Wir sind wirklich die Gurkentruppe irgendwie. Aber schlau. Wir haben uns nicht abgesprochen, dass wir die Gurkentruppe sind. Stimmt. Ja, das sieht man. Gut, dann haben wir noch Marcel und seinen Charakter. Erzähl doch da auch gerade noch mal ein paar Sätze zu. Ja, ich würd einfach mal für meinen Charakter die Vorstellungsrunde übernehmen, da mein Charakter sich selbst wahrscheinlich nicht besonders groß vorstellen würde. Er ist relativ... ja, ich würde sagen, nicht schüchtern, das ist das falsche Wort, sagen wir mal. Er ist sehr, sehr zurückhaltend, relativ bedächtig, ist, was man so hört, ein Saboteur in der Unterwelt, sabotiert Maschinen für Geld, sabotiert Anlagen, sägt an diversen Kutschen und Ähnlichem für Geld und als Saboteur hat er sich ironischen Spitznamen der Mechaniker angeeignet, beziehungsweise so wird er halt gemeinhin genannt. Wenn man ihn fragen würde, würde er einfach gar nichts sagen. Was man so hört, ist, dass er irgendwie mal irgendwann aus Europa kam und vielleicht sogar irgendwie aus einer industriellen Familie stammt. Aufgrund seines Verhaltens und seiner Art und Weise der Situation und den Menschen umzugehen, scheint er auch irgendwie eine schwierige Kindheit gehabt zu haben. Und wirklich viel weiß man über ihn tatsächlich nicht. Also er ist halt nicht von sehr kräftiger Natur, ist halt eher ein Stratege, ein Mann der feinen Klinge, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Wendet selten Gewalt an, ist eher so derjenige, schnell rein, boom, schnell raus. Und So kann man sich ihn wahrscheinlich am besten vorstellen. Ist er denn, spielt denn aufgrund, wo du sagst, mit Sabotieren, ist denn eher Armut bei ihm eine Rolle? Also ist das aus der Not gedrungen oder findet er das irgendwie besonders gut, was er da tut? Oder hinterfragt er das? Also, was man so hört, macht er das halt aus ja, finanziellen Gründen. Ich glaube auch nicht, dass er besonders viel Spaß daran hat. Er macht es halt, weil es notwendig ist, weil es die einzige Art der Geldbeschaffung für ihn ist, wo er wirklich gut drin ist. Und ja, wie man auch an seiner Muskelkraft sieht, er würde wahrscheinlich auch einen Faustkampf wahrscheinlich verlieren, würde aber vermutlich vorher irgendwie ein Dampfrohr irgendwie manipulieren, dass dem Gegner das entsprechende Dampf, entsprechende Dampf ins Gesicht pustet und dann wieder schnellstmöglich verschwinden. So kann man sie in sich im Grunde vorstellen. Ist auch eigentlich relativ unscheinbar. Also man würde ihn auf der Straße wahrscheinlich als Arbeiter wahrnehmen. Hat einfach ein einfaches Hemd und trägt eine Flatcap, hat nichts besonders Auffälliges und genau das ist seine Stärke. Er ist schnell irgendwo drin, es knallt und er ist weg. Dann ein richtiger Saboteur. Dann, Mechaniker natürlich. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich das Intro für dich ganz gut passend geschrieben habe. Okay. Gut. das soll erstmal so den ersten, das erste Gefühl für die Charaktere, wie ihr sie euch vorstellen könnt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich habe jetzt für unsere vier, normalerweise sind es immer InvestigatorInnen, hier sind es natürlich Kriminelle. Ja, kriminelles Pack. Nein, Pack seid ihr auch nicht. Manche einer hat ja schon Erfolg und Kohle und ihr habt ja schon unterschiedliche Gründe, warum ihr das macht, was ihr macht. Also ihr seid ja nicht simple Taschendiebe oder so. Das ist ja auch. Man munkelt. Man munkelt. Man munkelt. Ja. Okay. Dann machen wir doch einfach mal. Gucken wir mal. Habe ich hier. Ja, komm, wir machen mal. Ein bisschen Regen an. Und wir fangen mal mit dem Intro an von Mary Sullivan. Und wie gesagt, also ihr müsst nicht, ich habe das so autark geschrieben. Die vier kennen es auch noch nicht. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen dann getroffen. Ihr müsst auch nicht drauf reagieren. Es ist einfach nur, um euch eine Szenerie zu geben, damit die anderen vielleicht da auch so ein bisschen einsteigen können. Ich habe geguckt, was die Leute so können, was die Leute so mit dabei haben und habe versucht, damit ein bisschen was zu basteln. Ja, Mary Sullivan. Sie hat ja schon erwähnt, dass Mary dass die Kneipe als Wirtin soweit leitet und auch nicht so wirklich hundertprozentig irgendwie, könnte sich anscheinend auch schönere Sachen vorstellen im Leben. Und Geld haben, mehr Geld haben, wäre immer ganz schön. Heute war viel los in der Kneipe. Machst du gerade die letzten Gläser fertig und wischst das letzte Erbrochene vom Boden und verfluchst wieder, dass du diesen Job irgendwie, dass es das ist, was dich jetzt irgendwie am Leben hält. Stellst die letzten Stühle hoch und irgendwie ist auch gerade Durststrecke. Also so richtig, richtig läuft es nicht. Es reicht halt, es ist zu viel. Wie hast du zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben? Naja, du machst die Tür zu hinter dir, ziehst deine Jacke nochmal zu. Es nieselt ja ein bisschen auf die Straße. Wirklich nur Nieselregen. Es ist auch schon spät nachts. Geschätzt 3-4 Uhr nachts, also schon ordentlich spät. Von der Zeit her übrigens, wir spielen sowas. Ich würde das gar nicht so. Sowas um 1925 rum. Damit ihr so grob für euch vorstellen könnt, wann das Ganze eigentlich passiert. Also ich spiele nicht der Neuzeit, sondern schon eher vor dem in der Zeit, wo schon Autos sind und man schon Elektrik hat und so, aber damit ihr es grob einordnen könnt. Du ziehst deinen Mantel etwas weiter zu und schaust die Gassen runter. Eine engere Gasse würde wieder zum Hauptweg führen. Drehst dich nochmal um und guckst dir nochmal das Gebäude an, was auch wirklich nicht so einladend ist. Also du versuchst ja halt irgendwie so das Beste irgendwie daraus zu machen und du hast so die Stammgäste, aber auch jetzt nicht so wirklich der feine Umgang. Und auch die Leute, es ist halt nicht direkt an der Hauptstraße. Man muss dann schon diese kleine Gasse entlang torkeln, damit man dann auch deine Kneipe dann noch findet. Und du hörst irgendwie Geräusche von von zwei Gassen weiter. Dich erschrecken? Du hörst Männer, die irgendwie auf einen anderen Mann vielleicht einschlagen. Zumindest das würde die Schreie erklären. Und du gehst aus. Vielleicht reden wir hier von 3 oder 4. Du weißt nicht so genau. Du guckst dich nochmal um. Und dir ist natürlich nicht wohl bei der ganzen Geschichte, aber du entschließt dich doch nochmal nachzugucken, denn es ist ja schließlich deine Gegend und naja, ist vielleicht auch ganz gut mal aufzupassen in der eigenen Gegend. Und schaust du das, willst du es zumindest mal aus der Ferne anschauen und gucken. Und ja, zwei Gassen weiter, alles eher schwach beleuchtet, siehst du, wie auch zwei Männer in auch Arbeiterklamotten auf einen anderen Mann eindreschen, der schon auf dem Boden ist, der sich immer wieder nein, aufhören! Sich immer wieder hervorstreckt und versucht, sich zu schützen und irgendwie der sichtlich vermöbelt wird. Du sondierst nochmal deine direkte Umgebung, überlegst nochmal, was hast du bei dir, was kannst du nutzen und wirst in dem Moment schreitest du auch schon zur Tat. Und zwar zückst du dein Messer und kommst, nutzt den Überraschungseffekt und trittst näher an die beiden heran, damit du überhaupt eine Chance hast, damit du überhaupt schnell Schlimmeres verhindern kannst. Und der erste Mann dreht sich um, der gerade eben schon anscheinend wohl mit dem Knüppel auf den Mann einschlagen wollte erneut, dreht sich um und dann kannst du mit deinem Messer schon den ersten Schnitt setzen. Und wir hatten ja schon erwähnt, du bist nicht sonderlich stark, aber an Intuition und an mit dem Geschick, wie du diesen Mann gerade eben einen Schnitt nach dem anderen setzt, scheint das vielleicht deine Qualität zu sein. Und der erste Mann schreit auf, der zweite Mann dreht sich um, hatte nochmal einen Schlag an dem Mann versetzt. Ein reicherer Mann, der hat wohl etwas feinere Klamotten an, eine Briefbörse liegt neben ihm. Er klammert etwas fest und ist auch nur noch ein Häufchen Elend. Und du gehst auch fest davon aus, die hätten den wahrscheinlich auch noch, also denen wäre es egal gewesen, ob sie ihn umgebracht hätten. Die hätten einfach ihn wahrscheinlich wie eine Geldbörse platt gemacht. Und du hast innerhalb kürzester Zeit die Situation unter deiner Kontrolle, weil der erste, du versuchst ihn nicht umzubringen, sondern du versuchst ihm so unangenehm irgendwie in wirbelnden Bewegungen oder in schnellen Bewegungen so Schnitte anzusetzen, dass irgendwelche Sehnen unangenehm durchtrennt sind. Und der erste schreit mehrfach auf, der zweite versucht dich von der Seite anzugreifen, doch auch da machst du einfach nur den Seitenschritt und haust ihm einmal das in den Oberschenkel, dein Messer, ziehst es sofort wieder raus und innerhalb weniger Sekunden hast du diese beiden vertrieben, die dann dahin humpelt, dahin kriechend deinen Namen dich verfluchen, nicht deinen Namen, deren Namen kennen sie nicht, dich verfluchen und sich schnell von dannen ziehen und du schaust wieder die Gasse entlang. Noch irgendwer anders, natürlich auch noch unter Adrenalin. Du schaust die Gassen entlang und das Einzige, natürlich hast du das Blut auf dem Kopfsteinpflaster, was langsam mit dem Wasser mit dem Regen verwässert wird. Du hast da deine Mülltonnen dort stehen. Es ist keiner irgendwie oben die Lichter angegangen aufgrund der Schreie, alles ist noch dunkel. Und da unten neben dir liegt dieses Häufchen Elend und neben ihm hat, wie gesagt, seine Geldbörse. Und er meint dann zu dir, halb in deine Richtung: Sieh sie weg! Ich kann nichts sehen! Meine Augen sind voller Blut! Ich glaube, ich habe eine Platzwunde! Hallo, ist da wer? Und als du hörst, dass er nichts mehr sieht, greifst du dir seine Geldbörse und stellst fest, Die haben sich wohl anscheinend doch schon ordentlich zugegriffen. Da sind wirklich nur noch Pennies und ein paar Dollar, also nicht wirklich großartig was drin. Und der Mann stöhnt vor sich hin und hält sich die Augen zu. Und in einer Kurzschlussreaktion denkst du dir so, ja, naja. Und haust ihm einmal mit dem Knauf gezielt einmal nochmal auf den Kopf, dass er auch definitiv K.O. geht. Du hast, wie gesagt, nach wie vor kein Interesse daran, hier plötzlich einen Mord begangen zu haben, aber dieser Mann sackt in sich zusammen und du willst dich schon wegdrehen und siehst, was er da in seinen Händen hält. Du musstest ihm so ein bisschen trotzdem noch, obwohl er das hier so gehalten hat, so ein bisschen aus seinen Klauen entzerren und dir fällt auf, dass er dass seine Geldbörse wohl nicht das Wertvollste war, was er mit sich getragen hat, sondern er trug eine Figur, so circa 20, 30 Zentimeter hohe Figur aus einem Stein geschnitzt mit Ornamenten. Bei Steinen sagt man gemeißelt, nicht geschnitzt. Und drehst du so in auf deiner Handfläche und du hast ja schon Ahnung von seltener Kunst und vielleicht hast du das als Hobby, vielleicht war das irgendwas, was nebenher für dich interessant war. Auf jeden Fall, du weißt, das Ding ist was wert. Die Geldbörse, das sind Peanuts. Du hast hier gerade eben richtig guten Reibach gemacht. Und zufrieden lässt du die Geldbörse wieder in den Dreck fallen, schaust dich nochmal um, lässt die Figur langsam in deiner Innentasche verschwinden und beäugst noch mal kurz den reichen Schnösel auf den Boden, der deines Erachtens durch die Nacht durchkommen wird mit sehr heftigen Kopfschmerzen, aber der wird schon nicht drauf gehen. Und verlässt die Szenerie mit dem Wissen, dass, oder mit der Hoffnung, dass dass das heute passiert ist, das Ende deiner Durststrecke ist und dass ab jetzt ja eigentlich nur noch alles besser werden kann, wenn du diese Figur erstmal verkauft hast. Das war dein kleines Intro. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen getroffen. Mich hat es wirklich ein bisschen erstaunt, weil du künstlerisch so viel Kunst hattest. Und dann dachte ich mir, ja, kriegen wir irgendwie auch nochmal schön eingebaut. Ja, sehr cool. Freut mich. Ich wollte auch eigentlich für die Character Traits erst ein bisschen was in Richtung Kunst nehmen, aber ich konnte mir nicht ganz vorstellen, wie das wohl in dem Universum jetzt irgendwie für die Story helfen könnte. Deswegen habe ich es erstmal weggelassen, aber ich freue mich, dass du es trotzdem eingebracht hast. Das weiß man ja nicht. Das ist ja das Ding. Also das ist, das kann auch im Abenteuer gar nicht stehen und ich finde, das ist eine hervorragende Idee, plötzlich da ein seltenes Van Gogh-Gemälde aufbauen. Weiß man ja immer nicht. Ja, natürlich, es gibt immer, der Klassiker ist bei Cthulhu immer Verborgenes erkennen und horchen. Das gilt immer jeder und ständig, ja, ich horche. Hör ich was? Ja, ich horche. Ich will was Verborgenes erkennen. Da ist bestimmt irgendwas in der Ecke. Klassiker. Okay, dann gehen wir mal rüber zu Marcells Charakter. Habe ich denn hier, warte mal, ich habe doch bestimmt hier noch. Ja. Ah, okay. Das ist das Soundset, was ich brauche jetzt. Ja. Der Mechaniker. Für den Mechaniker sind es aktuell auch ziemlich harte Zeiten. Wir befinden uns gerade eben auch wieder in einer nächtlichen Situation. Und zwar auf einem sehr großen Parkplatz, der, naja, so minder beleuchtet wird. Wenn wir uns das näher angucken, sehen wir, wie der Mechaniker gerade eben sich an einer Autotür zu schaffen macht. Beziehungsweise er kniet gerade eben davor, schaut immer mal links und rechts nochmal. Und dieses Auto, vor dem er sich gerade eben hingekniet hat, das ist schon teurer. Das sieht man schon, auch jemand, der keine Ahnung von Autos hat. Das Ding, das fährt bestimmt Promi. Also das ist wirklich in diesem ganzen Carpark ist das absolut auszumachen. Ist ein Wunder, dass das Ding überhaupt da unbewacht steht. Bis auf natürlich wahrscheinlich vorne in so einem kleinen Bütchen irgendwie nochmal ein Wachmann. Aber naja, klettert man halt über den Zaun. Naja. Du packst feinsäuberlich dein Werkzeug aus, du hast eine kleine Ledertasche und hast dann fein säuberlich unterschiedliche Werkzeuge für unterschiedliche Situationen und auch unter anderem feineres Werkzeug, um dich durch so ein Schloss zu knacken. Du könntest auch natürlich rabiatere Methoden vornehmen, aber das Auto ist ja was wert. Das ist ja nicht nur so ein Auto. Du willst ja wirklich, dass es nicht beschädigt wird und dass es gut an den Auftraggeber übergeben wird. Du suchst dir eines der Werkzeuge aus deinen feineren, ziehst es raus, wiegst es nochmal ab und dann fängst du an, langsam daran, dich an dem Schloss die Innereien des Schlosses zum Klicken zu bringen. Aus der Gewohnheit heraus greifst du dir auch aus einer deiner Innentasche einen kleinen Holzzahnstocher und fängst darauf an zu kauen, vielleicht um deine Nervosität ein bisschen runterzuspielen. Du, nach kurzer Zeit, kriegst du auch schon diese Autotür auf. Es macht ein kleines Klick und du kannst dich ins Auto setzen. Was heißt setzen? Du legst dich mehr ins Auto, denn diese Abdeckung da, die muss auch noch ab, weil das Auto muss auch irgendwie angehen. Du hast ja keinen Schlüssel. Also, Abdeckung ab, weg damit, an die Seite und greifst wieder ein erneutes Werkzeug aus deinem Set, was du dir jetzt schön säuberlich an die Seite gelegt hast, schaust ab und an hoch, siehst aber immer noch keinen Wärter und nichts. Und machst dich dran, Dreht zu zerschneiden und wieder neu zu verbinden. Plötzlich springt jemand vor diese Autotür und also vor die halb, so ein Viertel geöffnete Autotür. Und du instinktiv, weil du das aus dem Augenwinkel gesehen hast, zückst du deinen Revolver und drehst dich heraus, dass du mit dem Revolver rausziehen kannst und siehst glücklicherweise noch rechtzeitig, dass ein kleiner Junge hervorgesprungen ist, der sofort erstarrt, der eigentlich anscheinend gerade fragen wollte, was machst du da, aber sofort verstummt und auch sofort eingesammelt wird von seiner Familie, denn sofort kommen Mutti und Papi heran. Mann, schnell, wir haben nichts gesehen. Nicht schnell einsammeln. Und du bist nochmal froh, dass du nicht ganz so nervös bist, dass dir plötzlich irgendwie dein Revolver nochmal ausrutscht. Nachdem du nochmal kurz 5 Sekunden schaust, weitere Bewegung, ist irgendwas passiert, verschwindest du wieder in den Eingeweiden des Autos und du weißt, was du tust. Du weißt, wie das funktioniert. Das ist, als ob du das schon 100 Mal gemacht hättest. Und du fügst die Drähte wieder ineinander und das Auto fängt an zu laufen und du ziehst die Tür hinter dir zu. Du legst auch schnell die Abdeckung an die Seite. Du machst schnell die üblichen Sachen, schnell Spiegel reinlegen und weißt, okay, jetzt muss schnell gehen. Wenn irgendwer, das ist dir zu heiß. Du willst jetzt hier nicht großartig Zeit verlieren. Nachher sagt die Familie dann noch Bescheid. Und dann, naja, startest das Auto, lehnst dich nach hinten, fährst nach hinten raus und siehst dann schon, wie der Parkplatzwächter tatsächlich wohl hellhörig geworden ist und mit einem der läuft schon schreiend zu seinem Auto. Er sieht dich wohl und schreit steh bleib! Und läuft wohl gerade eben zu seinem Auto, während du schon rausfährst und an ihm vorbeifährst. Und dir war natürlich klar, du brauchst einen Plan B. Also was du vorher gemacht hast, hat dir jetzt ein bisschen Zeit verschafft. Fährst an diesem schreienden Mann vorbei, der gerade versucht, in sein Auto zu steigen, beziehungsweise bestimmt noch 10 Meter von dem Auto entfernt wäre. Und drückst auf ein kleines Gerät, auf einen kleinen Knopf. Und in dem Augenblick fliegt dem Car-Parkwächter das Auto um die Ohren. In einer klein bis mittleren Explosion, wo er glücklicherweise auch nicht drin saß, ja, in dem Auto. Und du fährst durch den Ausgang. Du schaust noch mal kurz zurück, fährst in einer sehr hohen Geschwindigkeit raus und fort in den Stadtkern. Schaust noch mal zurück mit runtergelassenem Fenster. Siehst das Feuer dort, siehst den Parkwächter, der irgendwie mit so einem Schraubenschlüssel irgendwie noch hinter dir herwinkt und rumschreit. Und du spuckst deinen Zahnspocher noch aus dem Autofenster, grinst zu dir, machst das Fenster wieder hoch und machst dich drauf, deinen Auftrag zu Ende zu bringen. Das war dein kleines kriminelles Intermezzo von unserem Mechaniker. Und ja, auch ich weiß deinen Namen nicht. Der ist jetzt halt geheim. Du bist jetzt der Mechaniker. Das war ziemlich cool. Ich habe keine Explosion mehr gefunden. Ich habe in meinem Soundboard, ich dachte, oh nein, das muss ich doch irgendwo haben. Nein, ich habe keine Explosion. Naja, ja. Klopfen kann ich ja noch imitieren, aber dann hört es auch schon bald auf bei mir. Gut. Kommen wir zu Dana Collins. Und wir befinden uns in einem kleinen Büro. Was ihr da hört, da tippt jetzt nicht wirklich einer in der Szene die ganze Zeit einer rum, ab und an mal. Aber Dana Collins ist alleine mit einem Mann in einem Büro. Mit einem Blick auf eine Rennbahn. In diesem Büro stehen so einige Whiskyflaschen unter dem Schreibtisch. Das hat sie auch gut sehen können, als sie reingekommen ist. In diesem Büro sitzt ein beleibter Mann in einem abgewetzten Sessel. Dana Collins steht aber. Ab und an hört man typische Geräusche, die man von einer Wettkampf, von einem Pferderennbahn erwarten würde. Also es ist auch hellichter Tag. Da laufen gerade Geschäfte, da ist richtig was los. Aber ihr seid allein in dem Büro. Er meint dann zu dir, setzen Sie sich doch, Sie machen mich noch ganz unruhig, junge Lady. Aber Dana Collins setzt sich nicht. Dana lässt hingegen ihren Zeigefinger auf genau der einen Stelle in diesem schweren Transaktionsordner, genau da, wo sie ihn haben lassen will. Sie ist wohl schon ein paar Minuten da und es gab wohl eine Unterhaltung auch schon vorher. Und er meint dann wieder zu du, es ist ja gut und schön, dass Sie meine Zahlen seit einer Woche überarbeiten. Da bin ich ja auch sehr dankbar. Ich bezahle Sie ja auch gerne. Aber das, was Sie hier vorhaben, das ist doch Erpressung. Dana Collins steht immer noch. Und sie lässt diesen Finger immer noch unnötig viel länger als notwendig überhaupt, weil er weiß inzwischen, um welche Stelle es in diesem Transaktionsbuch geht. Du weißt es. Es ist so, als ob du dich mit diesem Finger an diese einen Zahl aufhängst und sie nicht mehr loslassen willst. Dann löst du dich und ziehst diese unangenehme Pause auch noch länger, weil du erst nochmal den besagten Lippenstift nochmal nachziehst und du zündest dir auch nochmal eine Zigarette an aus deinem eigenen Vorrat und du merkst, dass der Mann immer schwitziger wird. Wo es ihm vorher irgendwie unangenehm war, es ist hier jetzt richtig unangenehm. Und nach dieser unangenehmen Pause blätterst du noch ein bisschen weiter zurück. Und du hast du guckst eigentlich nur beiläufig drüber, weil du eigentlich schon genau das gefunden hattest in den Zahlen oder genau das produzieren konntest in den Zahlen, was du wolltest. Und als du so drüber guckst über die ganzen Transaktionen der letzten Zeit, hast du so ein Bauchgefühl, nur so ein Gedanke, wo du denkst, da kann ich noch mehr bohren. Ihm reicht's inzwischen. Ihm platzt jetzt so der Kragen. Mir reicht das jetzt. Sie sind gefeuert, ich rufe jetzt die Polizei. Eine Erpressung, das muss ich mir jetzt hier wirklich nicht bieten lassen. Pferderennbahn, das ist hier halt mal, da kann, geht's auch mal drunter und drüber. Ich meine, meine Güte, aber das muss ich mir wirklich nicht bieten lassen. Ich hole jetzt die Polizei. Und du meinst, ich glaube nicht, dass sie das tun möchten. Jetzt setzt sich Dana Collins. Macht sich schön breit in diesem Sessel. Und dir fällt auch auf, dass dieser auch ebenfalls abgewetzte Sessel bewusst unbequem gehalten wird. Oder, naja, du hast schon auf wesentlich angenehmeren Stühlen gesessen. Vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass man hier eigentlich Geschäfte betreiben möchte und hier durchaus vielleicht auch mal länger sitzt. Aber du setzt dich und lässt dir das nicht anmerken. Ihre Zahlen vom September. Sie hält wieder inne und mustert den Mann, der, oh, ja, auf jeden Fall schwitzt. Die Bücher vom letzten starken Jahr, die liegen ja noch bei mir. Ein bisschen zu starker Monat, finden Sie nicht auch? Und er wird ziemlich instant kreidebleich. Und du sitzt einfach fort und meinst, 15% aus dem aktuellen Jahr. Und sie behalten den Laden. Und stellen Sie das nächste Mal eine Buchhalterin ein, die dümmer ist als ich. Und nickst ihm nochmal zu. Und er erwidert auch einfach nichts mehr. Du hast ganz klar, du hast eigentlich dein Programm abgespielt. Es gab nur nochmal, es war ein bisschen Glück, dass du jetzt natürlich in noch weitere Zahlen hinten dran gefunden hast. Aber so ist es halt, wenn man da so mitspielt, dann nutzt man halt die Gelegenheiten, die einfach so auf der Straße gerade liegen. Du verlässt das Büro mit einem ausgereiften Grinsen, mit dem Wissen, dass du mal wieder einen Mann ausgespielt hast, der eigentlich viel zu viel Geld hat, der das auch gar nicht braucht. Und denkst, naja, oder hoffst, dass es zumindest 2 Tage lang, vielleicht 3 Tage, Genugtuung bringt, die Leere in dir füllt, die du immer mal wieder spürst. Das Geld jedoch wird halt auf irgendeinem Konto verschwinden. Was willst du schon mit Geld? Und das war dein Intro. Ja, genau das würden sie tun. Ah, das ist schön. Wenn ich das treffe, das ist schön. Dann habe ich ja eure Charakterbögen schon mal richtig gelesen. Gut, dann haben wir ja noch Nancy Rutherford. Ford oder Ford? Rutherford. Ford, okay. Edel gesprochen, gut. Was war deine Alternative? Ford. Ford. Rutherford. Rutherford, nein, bitte das andere. Gut. Nancy Rutherford. Bei dir ist es auch wieder nachts und habe ich ein paar Grillen? Ah, ich habe leider keine Grillen. Ah, ich habe ein bisschen Wind. Komm, wir machen ein bisschen Wind an. Und bei dir ist es auch so? Du sitzt in einem Auto, aber du sitzt in deinem Auto und du bist mitten in der Pampa. Du bist mitten in der Pampa einem Feldweg gefolgt, der abseits der Hauptstraße zu einer abgelegenen Scheune führt. Und du stellst den Wagen ab, machst ihn aus und steigst hinaus. Und machst dich auf zu dieser Scheune. Das ist absolut, du kennst diese Ecke. Absolut. Du hast sie gekauft. Also diese Scheune gekauft. Vor einer ganzen Weile schon. Auch unter anderem durch Gefälligkeiten konnte sich da noch was am Preis drehen. Beziehungsweise hast du noch einen Zuschuss bekommen, damit du diesen Ort für deine Forschung auch verwenden kannst, wo es wichtig ist, dass man abseits vom Trubel seinen Studien nachgehen kann. Du öffnest die schweren Scheudentüren, hast auch unter deinem schweren Mantel, hast du auch deinen Ärztekittel an in der Situation. Und du machst in dieser Scheune beiläufig, was da steht. Stroh, eine alte Maschine, war die schon immer egal. Du gehst zu einer Klappe, einer schweren Eisenklappe, machst sie auf, dafür reicht Muskelkraft 1 noch, und machst dich eine Leiter herunter, und wie du so diese Leiter hinabsteigst, das Ganze ist auch, du musst schon irgendwie, hast schon irgendwie eine Taschenlampe mit dabei, das Ganze ist ja nicht beleuchtet, zumindest da jetzt, machst du dich halt diese Leiter runter, und dir kommt das absolut normal vor, aber wenn man sich das so anguckt, denkt man sich, das geht verflucht tief. Das ist nicht einfach nur mal der Keller von der Scheune, sondern das ist der Keller. Der Keller der Scheune. Oder die Scheune wurde oben drauf gebaut. Also normal ist das nicht. Nach einer Weile machst du dich runter und stehst in einem Gang und kannst in einem Schalter auch Licht erhellen. Siehst eine Art gemachten Tunnel, der einmündet in eine kleine, in einen, so eine Doppeltür, so ein bisschen wie in so einer Arztpraxis vielleicht. Du machst so eine Doppeltür auf irgendwie, weil anscheinend da auch mal größere Sachen durchgeschleppt wurden. Man brauchte wohl eine Doppeltür, es hat eine einfache nicht gereicht. Und du setzt deinen Weg fort zwischen verschiedensten Regalen mit Reagenzgläsern, mit mehreren Schreibtischen, mit eingelegten Organen in großen Gläsern. Also Dinge, die man vermuten würde, wenn man vielleicht im Hinterzimmer eines Arztes irgendwie guckt und der irgendwie Sachen ausstellt, um anderen zu zeigen. Guck mal, so sieht das aus, wenn wir das eingelegt haben. Formal, wie heißt das? Formalchlorid? Formalhydrid? Formaldehyd. Formaldehyd. Und du machst eine weitere Doppeltür auf. Es ist auch keiner da. Es ist nach wie vor gut beleuchtet. Und du befindest dich in einer Art Operationssaal, der in der Mitte auch durch einen Operationstisch geschmückt ist. An der Seite steht wieder auch ein Schreibtisch. Es stehen mehrere Apparaturen vom Fotograf für einen Fotografen oder für schwerere Geräte, die deines Wissens, das ist wirklich Fachbereich. Du weißt, die sind dafür da, um auf bestimmte Gegenstände Schwingungen ausüben zu lassen oder bestimmte Strahlen oder bestimmte Lichter. Jemand, der davon keine Ahnung hätte, wirst du überhaupt nichts damit anzufangen. Das sind das eine große Geräte. Und der Mann, der auf deinem Operationstisch geschnallt ist, der weiß ebenfalls nicht, was das für Geräte sind oder was das hier überhaupt soll. Und als er merkt, dass du durch diese Doppeltür kommst, meint er zu dir in einem leicht erbosten, leicht verzweifelten Ton, lass mich endlich gehen! Das ist kein Geld der Wert, kein Geld der Welt ist das hier überhaupt wert. Mensch, Versuche standen nicht in unserer Abmachung. Nancy würdigt ihm aber gar nicht so wirklich einen Blick und hat sich ein Klemmbrett von der Seite gegriffen und meint dann nur so in ihr Klemmbrett, welche Abmachung? Und der Mann ist immer noch sichtlich unbegeistert, hat sich das Ganze woanders vorgestellt. Vielleicht wurde es ihm anders erzählt. Vielleicht dachte er, das kann ja gar nicht stimmen hier. Und jetzt holt ihn die Realität ein. Und du gehst an eine schwerere Kiste, die unnötig groß ist zu dem, was da eigentlich drin ist. Du hast so eine schwere Holzkiste, die du aufmachst, die du dir auch erstmal hochstellst. Und da drin liegt einfach nur in Heu ausgekleidet und in ein Tuch eingeschlagen, ein Dolch. Und dieser Dolch ist nach seinem relativ schmucklosen Griff, geht er einen über in so zwei Messerschneiden. wie so eine Grillgabel. Naja, bisschen Grillzange, genau. Naja, also du hast halt so zwei Schneiden, die dann abgehen, in so einer, dass du wie so ein U hast. Und das Metall sieht sehr alt und brüchig aus. Sehr grau und brüchig. Und immer wieder schnappst du dir ein Klemmbrett und schreibst nochmal ein paar Zusätze mit dazu und wiegst es nochmal ab und hältst es irgendwo in eine der Apparaturen, machst bestimmte Messungen und bist vollkommen unbeeindruckt, was der Typ da auch immer auf seinem Operationstisch da irgendwie erzählt. Murmelst dann, während du auch in das Klemmbrett schreibst. Temperatur, Dolch nach Kauf nicht weiter verändert. Testobjekt gesund und voller Vitalität. Typ ist so ungefähr um die 25. Dir war wichtig, dass er keine Krankheiten mit sich trägt. Nach seinem Gewissen hat er das zumindest dir auch so am Anfang erzählt. Du meinst noch zu ihm, gegen den Lautstärkepegel. Und dann drückst du ihm auch schon ein Tuch mit einer Substanz in den Mund, die ihn relativ schnell auch in einen Dämmerzustand bringen und machst dich dann an die Arbeit. Und du nutzt diesen Dolch mit den doppelten Schneiden, um vereinzelt Schnitte anzusetzen an bestimmten Positionen des Mannes, die ihn nicht irgendwie umbringen sollen oder verkrüppeln sollen, sondern die einem bestimmten Muster folgen, welches du auch immer wieder überprüfen musst auf einem anderen Klemmbrett. Und reicht allerdings auch nicht mehr das kleine Tüchlein, was du ihm da irgendwie in den Mund gedrückt hast, und dieser Mann wacht dann doch irgendwann dann auf und schreit auf und eigentlich ohne groß zu gucken, drückst du ihm eigentlich nur das nächste Tuch in den Hals und setzt seine Aufzeichnung weiter fort. Es interessiert dich einfach nicht. Es vergeht eine Weile und Nancy legt dann den Moment mal, es ist gar nicht mehr. Der Soundeffekt passt gar nicht mehr. So zugig ist es da gar nicht drin. Moment, so. Und du. Das ist eine alte Scheune. Es vergeht eine Weile und du legst dann nach getaner Arbeit deinen inzwischen astreinen Dolch, der nicht mehr grau aussieht, der nicht mehr brüchig aussieht, sondern eher kleine, wie so kleine feine Adern im Metall inne hat, legst den vorsichtig in eine andere Kiste, machst ein paar Geräte bereit und durchläufst wieder diese Schritte, dass du bestimmte Spannungen, bestimmte Wellen auf dieses Gerät niedergehen lässt, auf diesen Dolch, und wieder deine Notizen machst und wieder in dich murmelst und bestimmte Daten aufnimmst. Der Mann ist nicht tot, aber sichtlich ausgemergelt, als ob er sehr lange nichts gegessen hätte oder sehr lange krank war. Und als er zwischendurch irgendwann aufwacht, und ihn befreit hast, drückst du ihm einfach nur wortlos einen Umschlag in die Hand und schreibst dann auch gleich schon wieder weiter, denn das ist ja, du bist ja noch nicht fertig und er kann jetzt gehen. Und setzt dann eine Spezialbrille auf, die dich vor extremem Licht schützen soll, da du nicht alle Untersuchungen ohne Schutzausrüstung machen solltest. Und was wir sehen, ist, dass dein Opfer aus diesen schweren Doppeltüren heraus wankt, den Umschlag mit dem Geld, wahrscheinlich viel zu wenig Geld, rausstolpert. Und wir sehen immer wieder, dass diese Lichtblitze, vor denen du dich schützt, wir sehen das quasi aus der Perspektive der Leiter. Der Mann kommt uns entgegen, torkelnd. Und wir sehen immer durch die Fenster, in diesen Doppeltüren, sehen wir immer diese Lichtblitze, die dann immer wieder aufblitzen. Und wir sehen, wie der Mann langsam zur Leiter kommt, hochblickt auf diese ewig lange Leiter und einfach nur zusammenbricht. Und das war dein Intro. Happy go lucky. Ja, ein kleiner Schnitzer war drin. Du hast gesagt, mein Opfer, das war ja mein Patient. Was heißt Patient? Ja, naja, weiß ich nicht so genau. Ja, also ich bin offenbar der Traum eines jeden Arztbesuches. ob du den aus einem anderen Kontext kennst oder mit Geld bezahlt hast, ach, das würde ich komplett dir überlassen. Oder wie? Ich glaube, also von den Sachen, die ich so gelesen habe, hat sich das so angefühlt, als ob das einfach wie sich nur wie eine Ressource anfühlen würde für dich irgendwie. Und auch das Geld, was irgendwie da wechselt, ja gut, damit er halt die Schnute hält. Ich glaube ihm ja eh keiner, von wegen, ja, hier hat mich einer mit dem Keller eingesperrt und dies, das mit dem Messer, nee. Gut, ja, das waren die Intros. Ich hoffe, das hat euch soweit reingebracht und dann gucken wir auch gleich mal.